1. Der Geist sagt jedoch ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige Menschen vom Glauben abfallen werden, indem sie sich irreführenden Geistern und dämonischen Lehren zuwenden. 2. Dies geschieht durch die Hüschle von Lugnen, deren Eigens Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem Brenneisen gebrandmarkt worden. 3. Dies Lutverbieten die Ahun fordern den Versicht auf Speisen, obwohl Gott dies geschaffen hat, damit Glaubige, welch die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit geniessen. 4. Denn als, was Gott erschaffen hat, ist Gott, und nichts ist wirklich, sofern es mit einem Dankgebet in gegengenommen wird. 5. Es wird nämlich durch das Wort Gottes und das Gebet geheiligt und somit für den Gebrauch ausgesondert. 6. Wenn du den Bruden dies Anweisungen darlegst, wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich durch die Wort des Glaubens und der Bewarten lehr standig weiterbildet. 7. Unheilige Legenden und Alben Fabeln solltest du jedoch konsequenter blennen, stattdessen ist es wichtig, dass du dich intensiv in der Frömmigkeit übst. 8. Waren körperliches Training ne begrenzten Nutzen hat, ist die Frömmigkeit für Elbereich des Lebens wertvoll, dasie die Verheißung für das Gegenwärtige und das Zukünftige Leben in Thought. 9. Dies Aussage ist absolut zuverlässig und verdientes, von allen Menschen one Vorbehalt angenommen zu werden. 10. Aus diesem Grundarbeiten wir harten nimmen Kämpfer auf uns, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der Retter aller Menschen ist, besonders der, die Glauben. 11. Dies Dinge sollst du mit Autorität anordnen und der Gemeind unermüdlich lehren. 12. Niemand darf dich wegen deiner Jugend geringschätzen, sei stattdessen ein Vorbild für die Gläubigen in deiner Rede, deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben und in deiner Reinheit. 13. Wid mi dich bis zu meiner Ankunft intensiv dem Wohlwissen der Heiligen Schrift, der Ermahnung und der Unterweisung der Gemeind. 14. Wernich lasse ich nicht die geistliche Gabe, die dir durch ein prophetische Botschaft und unter Hand auflegung der Altesten verlieren Word. 15. Ub dies Pflichten sorgfältig aus und wid mi dich ihnen ganz, damit dein Fortschritt für all Menschen jutlich sichtbar werden. 16. Akti sorgfältig auf dich selbst und auf dein Lehr, bleibe beständig in diesen Dingen, denn der Dirch wirst du sowohl dich selbst als auch dein Zuhörer retten.